5 Minuten vor 1 haben wir es und hören jetzt Judith Kolb. Sie hat das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt für Sie. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Die meisten Firmen in Hessen gehen mit unseren persönlichen Daten gut um. Schwerwiegende Verstöße beim Datenschutz hat es im letzten Jahr keine gegeben. Das zeigt der Bericht des Datenschutzbeauftragten. FFH-Reporter Peter Hartmann, du hast dir den Bericht vorab schon mal angesehen. Ja, und bei den mehr als 7000 Anfragen und Beschwerden konnte der Datenschutzbeauftragte meist etwas bewirken. So hat etwa ein Fitnessstudio beim Einchecken auf den zuvor verlangten Fingerabdruckabgleich verzichtet oder ein Möbelhaus stoppte die Praxis bei Lieferungen, die Kundenwohnung zu fotografieren. Manche Firmen reagieren aber auch erst, wenn Bußgeld fällig wird. Wenig tun kann der hessische Datenschutzbeauftragte aber bei internationalen Plattformanbietern, die oft illegal persönliche Daten für ihre Werbeprofile nutzen. Peter Hartmann, Wiesbaden. Die Sorge vor einer Militäroffensive in Rafah und damit um hunderttausende Flüchtlinge in der Stadt wird immer größer. Laut EU-Außenbeauftragten Borrell hat der israelische Angriff auf die Stadt im Süden des Gazastreifens bereits am Abend begonnen. Er befürchtet viele zivile Opfer bei einer Ausweitung der Kämpfe. Israel bestreitet den Beginn einer Bodenoffensive und spricht von einem Antiterroreinsatz in sehr begrenztem Umfang. Rückruf bei der Rewe-Gruppe für das Tafeltraubenmix süß und kernlos. In den 500-Gramm-Packungen aus Indien waren zu hohe Rückstände eines Insektizids gefunden worden. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Kunden können die Trauben in den Märkten auch ohne Kassenbon zurückgeben und bekommen das Geld erstattet. Und jetzt das Neueste von unseren Regionalreportern. Einfach näher dran mit den 6 FFH-Regionalstudios. Jetzt die Nachrichten für Rhein-Main. Hier verstehen Anwohner die Verkehrsregeln vor lauter Schildern nicht mehr. Der Grüneburgweg im Frankfurter Westend ist ein echter Schilderwald. Mehrere hundert Verkehrsschilder sind hier auf nur knapp einem Kilometer verteilt. Das zeigen auch Bilder bei FFH in Web und App. Und das sorgt für Frust bei Anwohnern, Passanten und auch Einzelhändlern. Wir können nicht dich parken, du kriegst die Türen manchmal nicht auf. Auch mit dem Kinderwagen bleibt man hängen, stolpern auch viele. Für die Autofahrer ist es natürlich verwirrend. Überall Schilder. Ein Grund dafür, der Grüneburgweg ist seit neuestem eine Fahrradstraße. Um das zu regeln, brauche es die vielen Schilder. Ingmar Bolle vom Straßenverkehrsamt in Frankfurt sagt mir aber auch, die Straße sei einfach extrem vielfältig. Die Flächen auf der Straße wurden neu aufgeteilt. Liefern, Laden, E-Scooter, Fahrradabstellplätze, Bewohnerparkplätze. Und dafür braucht es dann immer auch nach Recht und Gesetz eigene Schilder, die diese Regelungen deutlich machen. Die gute Nachricht, einige Schilder hängen auch mit Baustellen zusammen, stehen also nicht dauerhaft im Grüneburgweg. Marlina Hohmann, Frankfurt. Der FFH-Staupilot. Hallo um 12.58 Uhr. Ich grüße Sie. Wir schauen auf die A5 Darmstadt Richtung Heidelberg. Zwischen Weiterstadt und Darmstädter Kreuz stockt es auf 3 Kilometern wegen der Baustelle. Hier ist momentan nur eine Spur frei. Auf der A66 Wiesbaden Richtung Frankfurt am Nordwestkreuz Frankfurt eine ungesicherte Unfallstelle in der Abfahrt zur A5 in Richtung Kassel. Seien Sie da bitte besonders vorsichtig. Und zur A66 noch Frankfurt Richtung Wiesbaden. Eine ungesicherte Unfallstelle befindet sich zwischen Wallau und Wiesbaden-Nordenstadt. Auch da bitte ganz besonders aufpassen. Zu den Blitzern. In Edermünde-Grifte auf der Guxhagener Straße in Höhe einer Apotheke werden sie geblitzt. Da sind 30 erlaubt, meldet uns Silvia über die kostenlose Blitzer-Hotline, die 0800 060 50 60. Wenn Sie auch noch einen Blitzer für uns haben, können Sie uns den auch einfach per FFH-App zuschicken auf Ihrem Smartphone. Einfach rein und schwupps rüber. FFH, das Wetter. Das ist, ja, passabel. Also am Nachmittag sicherlich ein Ticken schöner. Da werden Sie vielleicht, wenn Sie Glück haben, auch mal hier und da die Sonnenbrille brauchen. Ansonsten sind doch noch ein paar Wolken unterwegs. Es ist wechselhaftes Wetter. Ja, die Temperaturen erreichen heute 19, 20 Grad in der Spitze. Und die nächsten Tage wird es ja Stück für Stück nicht nur freundlicher, sondern auch wärmer. Morgen schon 20 Grad bei bisschen mehr Sonnenschein und am Feiertag eigentlich recht frühlingshaft. 22 Grad und recht viel Sonnenschein.